بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله سيز ألا باما سيز بم هاتسيقن من الله سيزيق من هيل مخيزن زم قفيد من محمد und auf alle seine Freunde, alle seine Gefährten und alle, die ihm folgen bis zum Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, letztes Mal haben wir das Kapitel angefangen über Babun al-Khawf min al-Shirk, die Furcht vor al-Shirk haben wir angefangen. Und wir haben den Vers erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, also ein Beweis dafür, dass man Furcht vor dem Schirk haben muss. Allah sagte, inna Allah, wahrlich Allah, la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Er vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt, also Schirk macht, aber er vergibt, was darunter liegt, also was weniger schlimm ist als das, wem er will. Und dann haben wir auch einen Beweis angeführt, und zwar Al-Khalil a.s. hat gesagt, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Und er betete zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Allah ihm dabei helfen soll, dass er die Götzen meidet, er und seine Kinder die Götzen meidet. Das heißt, selbst der Ibrahim a.s. hatte Angst und Furcht davor, dass er ein Götzendiener werden könnte, obwohl das bei den Propheten, sie sind ma'sumin. Die Propheten, sie werden niemals eine große Sünde begehen unter Übereinkunft der sunnitischen Gelehrten. Begehen die großen Propheten, begehen die Propheten und die Gesandten keine großen Sünden. Und Schirk gehört zu den sehr großen Sünden. Und als nächstes erwähnt der Autor einen Hadith. Er sagt, wabil Hadith, أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ الرِّيَاءُ. Und das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diejenige Sache, vor der ich in Bezug auf euch am meisten Angst habe, ist die kleine Form von Schirk. Und dann wurde er gefragt, was diese kleine Form von Schirk ist, und er sagte Ar-Riya. Ar-Riya eben, dass man, wie wir schon erwähnt hatten, dass man seinen Gottesdienst mit einer Absicht so verrichtet, dass man gesehen werden möchte oder gelobt werden möchte oder ähnlich. Das heißt, ein Teil des Gottesdienstes widmet man Allah subhanahu wa ta'ala, und ein Teil des Gottesdienstes, einen kleinen Teil davon, widmet man jemandem anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Autor sagt, wofür Hadith? Hadith ist allgemein alles, was dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zugesprochen wird, an Aussagen oder an Taten oder an Sachen, mit denen er einverstanden war, Billigungen, oder an Eigenschaften. Auch wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith beschrieben wird, gehört das auch zu der Kategorie von Hadith bei den Hadith-Gelehrten. Und das Hadith. Und für diejenigen, die manchmal andere Worte hören, besonders eher aber für diejenigen, die arabische Text lesen, Khabar wird normalerweise verwendet. Nicht, ist ähnlich wie Hadith, aber Khabar wird verwendet normalerweise für eine Aussage, die entweder dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben wird oder jemand anderes auch. Und Athar wird normalerweise für jemand anderes außer dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben. Irgendeine Aussage, die der Prophet nicht gesagt hat, sondern ein Sahabi oder jemand anderes, die nennt man Athar. Das ist allgemein. Aber wie gesagt, man kann auch das eine für das andere verwenden, unproblematisch. Gut. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ. Das, wozu diejenige Sache, bei der ich am meisten Angst in Bezug auf euch habe, ist Al-Shirk al-Asghar. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht die Muslime an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht die Muslime an und nicht alle Menschen, denn die anderen Menschen begehen Shirk Akbar. Die anderen Menschen begehen große Form von Schirk, große Form von Kufr auch. Und deswegen ist die Aussage an die Muslime gerichtet. Und nochmal, Ar-Riya. Riya bedeutet, dass man Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, damit man gesehen wird von den Menschen. Das heißt, man betet ihn an, das ist wichtig. Der Gottesdienst ist für Allah. Weil wenn man den Gottesdienst für anderes außer Allah machen würde, man wäre Mushrik. Aber der Gottesdienst ursprünglich gesehen ist für Allah, aber man macht das einen Teil davon für die Menschen, damit man gelobt wird und gesagt wird, MashaAllah, der betet viel oder fastet viel oder ähnliches. Und natürlich bezieht sich das auch auf nicht nur auf Sachen, die man sehen kann, sondern auch Sachen, die man hören kann. Das heißt, wenn jemand etwas sagt, dass, wodurch er gelobt werden möchte von den Menschen, dann nennt man das auch Riya. Weil Riya normalerweise sprachlich gesehen bedeutet, dass man etwas tut, um gesehen zu werden. Aber natürlich auch, wenn man etwas sagt, kann man etwas sagen, um gelobt zu werden von den Menschen. wenn das als Ziel hat bei einem Gottesdienst, dann ist das eine Katastrophe, weil das eine kleine Form von Schirk ist. Und wir haben erwähnt, dass bei der kleinen Form von Schirk gibt es die zwei Ansichten. Die eine Ansicht ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie auch nicht vergibt, wie die große Form von Schirk. Und die andere Ansicht ist, dass das nicht damit gemeint ist. Dass im Vers wahrlich Allah vergibt nicht, dass ihm etwas beigesetzt wird, nur die große Form von Schirk gemeint ist. Und wie dem auch sei, wir haben gesagt, was ergibt sich daraus? Was ergibt sich daraus, wenn man sagt, Allah vergibt es oder vergibt es nicht? Wenn man sagt, Allah vergibt es nicht, dann meint man nicht, bei der kleinen Form von Schirk, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen nicht ins Paradies eingehen lässt. Sondern man meint damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Er wird einen dafür bestrafen. Wenn man nicht Tauba gemacht hat. Und das ist immer die Voraussetzung. Sollte jemand eine kleine Form von Schirk gemacht haben, sogar eine große Form von Schirk oder Kufr, wer das gemacht hat und dann zum Islam zurückfindet, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm vergeben, wenn er sich ihm reuevoll zugewendet hat. Weil der beste Beweis dafür ist ein Christ zum Beispiel, der Muslim wird, sein ganzes Leben lang war er Muschrik. Und trotzdem danach ist er Muslim geworden, Allah hat ihm alle seine Sünden vergeben, dadurch ist er Muslim geworden. Also es ist ein Beweis dafür, dass er, dass Allah subhanahu wa ta'ala den großen Schirk vergibt, wenn man eben nicht in diesem Zustand gestorben ist. Und beim kleinen Schirk, entweder Allah subhanahu wa ta'ala nach der einen Ansicht kann auch diesen Schirk vergeben, wenn er will. Und damit meint man auch, wenn man nicht um Vergeben gebeten hat. Es kann sein, du stirbst und Allah vergibt. Und nach der anderen Ansicht, du musst um Vergeben gebeten haben. Und deswegen bitten wir, weil das ist eine gefährliche Sache, die Schirk al-Asghar, die eine Sache ist, die sich im Herzen wiederfindet, wenn sie es überhaupt gibt. Und manchmal fällt es einem nicht auf, dass man es hat. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung unserer Sünden, die großen davon, die kleinen davon, und der große Schirk und der kleine Schirk, möge Allah uns die Sachen vergeben, auch wenn es nicht aufgefallen ist. Und wenn aber jemand einen Gottesdienst verrichtet, jetzt vorsichtig, es gibt Menschen, sie verrichten einen Gottesdienst, um gesehen zu werden und damit gelobt zu werden. Es gibt aber auch Leute, sie verrichten einen Gottesdienst, damit die anderen Menschen ihm nachmachen. Damit die anderen Menschen ihm nachmachen. Nachmachen. Ja. Und das ist was anderes. Wenn zum Beispiel ein Gelehrter oder Imam oder was auch immer ein Gebet betet vor den Menschen, damit sie ihn sehen, damit sie lernen, wie sie zu beten haben, das ist natürlich eine sehr gute Sache. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt und gemacht. Er sagte im Hadith, فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّ بِي وَتَعَلَّمُوا صَلَاتِي. Er sagte, ich habe das gemacht, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte diesen Hadith bei Bukhari und bei Muslim, ich habe das gemacht, damit ihr mir nachmacht und lernt, wie ich bete. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt. Es ist auch vergleichbar, wenn man Frieden vor einem Moslem, der unwissend ist zum Beispiel. Genau, ja. Und der betet nicht. Zum Beispiel, na, man betet, damit man daran erinnert, an das Gebet. Hauptsache, man macht es nicht, damit man gelobt wird oder man irgendwie Belohnung. Die Nia. Genau, die Nia. Richtig. Und wer sich verinnerlicht, jemand, der ein Gebet verrichtet, damit der andere auch betet, in Wirklichkeit, er macht das für Allah subhanahu wa ta'ala und nicht für diesen Menschen. Tayyib. Riya kann den Gottesdienst vernichten. Riya kann den Gottesdienst vernichten. Und da kommt es jetzt drauf an. Entweder man macht den Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala, um gesehen zu werden. Dieser Gottesdienst ist zunichte. Dieser Gottesdienst, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn nicht annehmen. Man macht den Gottesdienst, damit Allah subhanahu wa ta'ala, für Allah subhanahu wa ta'ala, aber damit die Menschen ihn sehen und damit sie ihn loben oder ähnliches. Dieser Gottesdienst ist ungültig. Aufgrund des Hadithes von Abu Huraira, radiallahu anhu arda, indem er sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, das ist also ein Hadith Qudsi, Ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk. Man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirkah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in diesem Hadith Qudsi, ich bin derjenige von allen Teilhabern, der den Schirk am wenigsten braucht. Also wenn du Allah subhanahu wa ta'ala zu einem Teilhaber gemacht hast mit anderen Menschen, das heißt, du hast den Gottesdienst für Allah gemacht und andere Menschen zusammen, dann sagt Allah, von allen diesen Menschen, die Teilhaber sind, brauche ich den Schirk am wenigsten. Die anderen wollen ihn vielleicht haben. Man amila amalan ashraka ma'iya fihi ghayri, taraktuhu wa shirkah. Wer eine Tat begeht und mich darin mit anderen zu Teilhabern macht, ja, den unterlasse ich und auch seinen Schirk. Also wird auch mein Schirk für seinen Schirk nicht belohnen, den er gemacht hat. Na. Und zweitens, das ist der erste Fall von Riya. Der zweite Fall von Riya ist, dass dieser Riya-Gedanke, dieses Gefühl, diese Absicht, diese schlechte Niyya, kommt flüchtig nur. Und das heißt, man betet eigentlich und dann kommt dieser Gedanke, dass man nicht vielleicht etwas schöner beten sollte oder länger beten sollte oder kürzer beten oder irgendetwas. Da kommt es drauf an. Manche Menschen, sie wehren es ab. Und wehren sich dagegen und dann, das macht nichts aus. Das macht überhaupt nichts aus. Wie zum Beispiel jemand, der betet, eine Raka'a, eine Gebetssequenz, eine Raka'a, und dann kam, in der zweiten Raka'a kommen dann andere Menschen hinzu, und dann soll er, und dann kommt ihm vor, vielleicht sollte er im Gebet jetzt vielleicht ein bisschen länger beten, damit die Leute nicht denken, irgendwie, der ist schlecht oder so, der macht zu schnell oder ähnliches. Oder er fängt an zu sagen, vielleicht sollte ich anfangen zu weinen, vielleicht sollte ich mich dazu bringen zu weinen, wenn ich Koran lese. Oder ähnliches. Wenn er dieser Sache Widerstand leistet und das versucht zu bekämpfen, dann stört es ihn nicht, kann es ihm nicht schaden, denn das ist eine Form des Dschihad. Das ist eine Form des Dschihad, eine große Form von einem Dschihad. Warum? Weil er wehrt eine Form von Schirk ab. Das geht um seinen Glauben, um sein Jenseits. Die zweite Fall ist allerdings, dass dieser Gedanke, dieser Riya, dieser schlechte Absicht, jetzt den Gottesdienst zum Beispiel zu verschönern, schleicht sich in seine Absicht ein. Und dann sagen die Gelehrten, dann ist alles, was auf dieser Absicht aufgebaut ist, ungültig. Dann ist alles, was auf dieser Absicht aufgebaut ist, ungültig. Wenn er zum Beispiel dann länger steht oder länger liest oder schöner liest oder all diese ungedachten Taten sind dann ungültig. Ja. Und die Frage ist jetzt, wird dadurch sein ganzer Gottesdienst ungültig? Wird dadurch jetzt sein ganzer Gottesdienst ungültig? Das kommt darauf an, in welchem Teil des Gebetes das auftritt. Entweder es tritt ein, dieser Gedanke kommt am Ende des Gottesdienstes und der Teil des Gottesdienstes, wo du dich gerade befindest, ist aufgebaut auf anderen Teilen vorher. Sodass der eine Teil des Gottesdienstes nur gültig ist, wenn der andere auch gültig war. Also zum Beispiel im Gebet, wenn dein Takbirat al-Ihram am Anfang, Allahu Akbar, nicht gültig gewesen ist, dein ganzes Gebet nachher ist auch nicht gültig. Das ist so der Fall. Aber wenn du zum Beispiel die Fatiha gelesen hast und danach beim Koran lesen nach der Fatiha kommt irgendwie dieses Gefühl rein, dann die Gültigkeit deines Gebetes hängt nicht von diesem Teil ab, der freiwillig ist. Darum geht es einfach, ja. Gut. Ein Beispiel für einen Gottesdienst, wo ein Teil unabhängig von einem anderen Teil ist. Ich habe 100 Euro und spende 50 Euro für Allah subhanahu wa ta'ala und danach die andere 50 spende ich dann und möchte gesehen werden von jemand anderem. Dann der zweite Teil ist ungültig, der erste Teil ist gültig. Obwohl es 100 Euro waren, aber die sind unabhängig voneinander. Ganz einfach. Gut. Was ist, wenn dieser Riya-Gedanke während dem Wudu kommt? Während der Abdest, während der Gebetswaschung? Wird dann dadurch der ganze Wudu ungültig, wie beim Gebet? Oder, weil beim Wudu, das sind bestimmte Pflichtteile, die man macht. Ja? Du wäschst ja immer irgendeinen Teil, der Pflicht ist, ja. Normalerweise. Außer jetzt ganz am Anfang die Hände zu waschen zum Beispiel. Aber was ist, wenn du zum Beispiel deine Arme wäschst und dabei diesen Gedanken hast? Dieser Gottesdienst, ist er dann insgesamt ungültig? Wie beim Gebet? Oder betrachtet man diesen Gottesdienst Wudu wie die Sadaqa, dass jeder Teil extra ist? da kann man beider Ansicht sein. Da kann man beider Ansicht sein. Der ersten Ansicht könnte man sein, dass eben der Wudu ungültig ist, wie beim Gebet, weil die einen Körperteile hängen von den anderen ab. Alle Körperteile muss man gewaschen haben, die man zu waschen hat. Und man kann nicht einfach einen Teil waschen ohne einen anderen Teil. Und was dafür spricht, dass eben der Gottesdienst nicht ungültig ist, ist, dass man kann bei dem, im Gegensatz zum Gebet, wenn man im Gebet zum Beispiel den Sujud gemacht hat, mit dieser schlechten Absicht, einen Sujud gemacht hat, eine Niederwerfung gemacht hat, mit einer schlechten Absicht. Was macht man jetzt? Kann man jetzt diesen Sujud nochmal wiederholen? Das geht nicht. Wenn du nochmal absolut absichtlich machst, dein Gebet unter Übereinkunft der Gelehrten, ungültig. Ja. Beim Wudu ist aber nicht so. Beim Wudu, wenn ich meine Hände gewaschen habe, meine Arme gewaschen habe und dann dreimal gewaschen habe und dann überlege ich mir, vielleicht sollte ich noch ein viertes Mal waschen, aus Sicherheitsgründen, weil ich habe schlechte Absicht gehabt, kann ich machen. Problemlos. Weil wenn ich, auch wenn es nicht der Sunna entspricht, aber mein Gottesdienst, mein Wudu, Abdest wird dadurch nicht ungültig, wenn ich mehr wasche, als ich muss. Wenn ich mehr als dreimal wasche, was die Sunna ist. Ja. Und deswegen kann man beider Ansicht sein und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Dann sagt der Autor, Allahs Barmherzigkeit auf ihm, über Ibn Mas'ud radiallahu anhu arda ist beliefert worden, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Man mata وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer stirbt, während er jemanden anderes anruft außer Allah, dann geht er in die Hölle. Wer stirbt, während er zu jemand anderes anruft im Bittgebet, Dua macht, heißt es wortwörtlich, der geht in die Hölle. Das ist der Hadith bei Bukhari. Und die Aussage von Allah, von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer auch immer stirbt, während er jemand anderes anbetet außer Allah oder jemand anderes ruft außer Allah, geht in die Hölle, ist ein Beweis dafür, dass es für Männer und Frauen gilt. Weil der Prophet sagt, Mann, und Mann heißt wer auch immer. Das ist ein allgemeiner Satz. Und übrigens öfter in den Hadithen, vielleicht wenn man noch nicht die arabische Sprache nicht gut kennt, dann denkt man, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam öfter nur Männer anspricht, weil da steht Rajul im Arabischen. Und das ist aber sehr, sehr oft in den Hadithen, hat das überhaupt keine Bedeutung. Gemeint ist ein Mensch. Rajul normalerweise bedeutet Mann. Aber gemeint ist sehr oft in den Hadithen, ist gemeint irgendein Mensch. Jemand. Mann. M-A-N. Na. Wie dem auch sei. Jetzt wichtig. Dua machen bedeutet normalerweise, wie wir es kennen, dass wir beten im Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber das Dua, etwas zu verlangen, heißt das Wort eigentlich, etwas zu verlangen oder jemanden anzurufen, jemanden etwas zu bitten, Dua, gibt es zwei Formen. Es gibt diese Form der Ibadah, es gibt die Form, dass von jemandem etwas verlangst. Und du machst es als ein Gottesdienst. Und es gibt die Form, dass ich von dir etwas verlange. Ganz normal. Ich verlange von dir, bitte hol mir einen Stuhl. Oder, und auf andere Form, Gottesdienst, ich verlange von Allah, dass er mir die Sünden vergibt. So. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und die muss man auch stark unterscheiden. Nochmal. Beispiel. Dua in Form eines Gottesdienstes. Es gibt zwei Formen von Dua. Zwei Formen von etwas, jemandem etwas bittet. Jemandem etwas bittet. Zum Beispiel, das Fasten. Das Beten. Und andere Gottesdienste. Denn in Wirklichkeit, wenn man fastet oder betet, was will man? Man will Allah darum bitten, dass er einem das annimmt. Also hast du ihn darum gebeten. Ein Dua hast du gemacht. Ja. Und deswegen ist jede Art von Gottesdienst auch ein Dua. Ja. Und, oder du betest, weil du willst ja in Wirklichkeit, dass Allah dir vergibt. Und dich belohnt. Das heißt, du bittest ihm etwas. Dadurch, dass du den Gottesdienst verrichtest. Auch wenn du beim Fasten nicht direkt zu Allah sprichst, aber in Wirklichkeit, deine Tat sagt das aus. Dein Fasten sagt das aus. Gut. Gut. Jetzt muss man aufpassen. Bei diesen Gottesdiensten, die dürfen auch wirklich nur verrichtet werden für Allah subhanahu wa ta'ala. Das hört sich logisch an, für jeden, der es weiß, aber es gibt dann doch manchmal Dinge, die einem unbekannt bleiben. Zum Beispiel, also Allah subhanahu wa ta'ala übrigens hat den Dua als einen Gottesdienst bezeichnet. Er hat gesagt, وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und euer Herr sprach, ruft mich an, macht Dua zu mir, ich werde euer Bittgebet erhören. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich, diejenigen, sinngemäß sagt er, wahrlich, diejenigen, die zu überheblich sind, mich anzubeten, also Dua zu machen, ist hiermit gemeint, Allah sagt, sie werden in die Hölle eingehen. Sie werden in die Hölle eingehen. Surat Ghafir, Vers 41. Also ist das Dua machen, das Bittgebet zu Allah subhanahu wa ta'ala, ist ein Gottesdienst. Es ist der Gottesdienst schlechthin. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ad-Dua huwa al-Ibada. Das Dua ist die Ibada schlechthin. Darum geht es überhaupt, dass du zeigst, dass du Allah brauchst und zu ihm betest. Also, wenn man nämlich einen von diesen Gottesdiensten, auch Dua, der Gottesdienst ist, zu jemandem anderes widmet außer Allah, dann hat man die große Form von Schirk begangen und tritt dadurch aus dem Islam raus. Und deswegen muss man wissen, was es bedeutet. Und das, was dazu gehört und was sehr wichtig ist, ist Ruku'. Ruku', dieses Verbeugen. Da gibt es sehr viel heutzutage noch, dass Leute sich verbeugen für andere. Sei es bei der Begrüßung irgendwie sich leicht verneigen oder, was man öfter sieht im Fernsehen oder so, Leute sich verbeugen vor Publikum und ähnliches. Das ist eine Form von Kufr. Weil das Verbeugen ist ein Gottesdienst. Und jeder Gottesdienst darf nur für Allah subhanahu wa ta'ala verrichtet werden. Das ist eine wichtige Sache, die eben viele Leute nicht wissen. Deswegen habe ich darauf hingewiesen. Gut. Dann, das war der erste Teil von Dua. Erster Teil von jemandem etwas bitten, um etwas bitten. Jetzt gibt es die zweite Teil von jemandem etwas bitten, der eben kein Gottesdienst ist. Da kommt es drauf an. Wenn ich jemandem etwas bitte, der dazu imstande ist, das zu tun, wie mir ein Glas Wasser zu holen oder ähnliches, das ist kein Schirk, das ist ganz normal. Das darf man und ist unproblematisch. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man da'akum fa'ajibu. Das heißt, wer euch ruft, dem antwortet. Oder auch wer euch einlädt, dem folgt die Einladung. Ja, wer zu euch, das heißt wortwörtlich auf Arabisch, wer zu euch Dua macht. Wer zu euch Dua macht. Wer zu euch, aber hier wird es nicht gemeint mit Gebet, sondern einfach nur, wer euch ruft, von euch etwas verlangt, dem antwortet. Oder dem leistet Folge. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch in Surat An-Nisa, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرُزُقُوهُمْ مِنْهَا. Und wenn nahe Verwandte und Waisen und arme Menschen bei der Verteilung des Erbes anwesend sind, dann gebt ihnen auch etwas davon ab. Weil der Weise sagt dann, gib mir auch einen Teil, sieht, was verteilt wird an Geld und Ähnlichem. Und dann sagt er, gib mir einen Teil davon und dann sollen wir ihn davon abgeben. Allah ordnet das an den Koran. Und das bedeutet, er sagt, gib mir. Und deswegen ist es halal. Und das ist ein Beweis dafür, dass es halal ist. Und aber, wenn du von einem Menschen etwas verlangst, was nur Allah subhanahu wa ta'ala machen kann, ja, das ist eine Form von Schirk. Eine große Form von Schirk. Wie zum Beispiel, was manche Christen machen, wenn sie kurz vorm Sterben sind, rufen sie ihren Priester oder Pfarrer, dass er ihnen den Segen erteilt. Wal'iyadhu billah. Er braucht erstmal selbst den Segen. Nicht mal dann kann er den Segen verteilen. Nur Allah subhanahu wa ta'ala kann den Segen verteilen. Und das ist eine Form von Allah ist da. Gut, die haben andere Probleme noch als dieses, aber das ist eine große Form von Schirk. Gut. Oder wie zum Beispiel, dass man von einem Menschen verlangt, er soll irgendwie Regen bringen oder sowas. Ja. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch einmal, wer stirbt und jemandem anderes anruft, jemanden anderes anbetet, Dua macht, außer zu Allah, der geht in die Hölle. Dieser Hadith wie jetzt erklärt worden ist, bezieht sich auf Dua als Gottesdienst. Bezieht sich auf Dua als Gottesdienst und eben nicht einfach, um etwas jemandem zu verlangen. Und leider gibt es das immer noch heutzutage, dass von toten Menschen etwas verlangt wird, was sie nicht tun können. Lebendigen auch, aber besonders von toten Menschen verlangt wird, was sie nicht tun können. Und oder dass man von toten Menschen verlangt, dass sie einem irgendwie Nachkommenschaft schenken, Kinder schenken oder so etwas ähnliches. Und mit so einer Sache einverstanden zu sein, ist schlimmer, als einverstanden zu sein damit, dass irgendwie, also ich meine, mit einverstanden meine ich das tolerieren. Also nicht, dass man im Herzen nicht einverstanden ist, sondern es mit anzusehen und nichts dagegen zu tun, ist schlimmer, als zu sehen, wie jemand Alkohol trinkt. Ja? Oder Zina macht oder Zinsen nimmt und gibt. Weil das sind große Formen von Sünden, aber das sind keine Sachen, die einen aus dem Islam rauswerfen. Ja. Gut. Und die Aussage des Propheten, er geht in die Hölle, gemeint ist damit, er geht ewig in die Hölle, auch wenn der Prophet das nicht gesagt hat in diesem Vers, in diesem Hadith, sallallahu alaihi wasallam. Aber dafür gibt es vielzählige andere Belege, wie zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, innahu man yushrik billah, derjenige, der Allah etwas beigesellt, Schirk begeht, faqad harram Allahu alaihi al-jannah, dem hat Allah das Paradies verboten, wa ma'wahu an-nar, und sein Aufenthaltsort wird die Hölle sein, wa ma lidh-dhalimin min ansar, und die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Und wenn ihm das Paradies verboten worden ist, das heißt, er muss in die Hölle gehen. Na. Und dieser Mushrik, er verliert nicht nur das Diesseits, sondern er verliert auch noch das Jenseits. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Surat al-Hajj, dass der Mushrik, er sagte, خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Das ist so ein Mensch, der Allah subhanahu wa ta'ala also manchmal anbetet, manchmal nicht anbetet, aber ein Kafir ist. Er hat das Diesseits verloren und das Jenseits verloren. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Das ist der offenkundige oder offensichtliche oder deutliche Verlust. يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ. Er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er betet jemanden an oder ruft jemanden an, der ihm weder schaden kann, jemanden außer Allah an, der ihm weder schaden kann, noch nutzen kann. Das ist der weite Irrweg oder der weit abgeirrte Weg. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sprich, die wahren Verlierer sind diejenigen, die sich selbst verloren haben und ihre Familien verloren haben am Tag der Auferstehung. Sie haben sich selbst verloren, weil sie keinen Nutzen aus sich selbst gezogen haben, und sie haben auch ihre Familien verloren, denn wenn sie gläubig gewesen wären, dann wären sie alle zusammen im Paradies gewesen. Aber wenn die einen ungläubig gewesen sind, dann werden sie nicht mehr zusammen sein. Selbst wenn sie zusammen sind in der Hölle, dann werden die jedes Mal, Allah sagt im Koran, in Surat al-A'raf, dass jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen in die Hölle geht, dann verflucht die eine die andere. Verfluchen sich gegenseitig, walayyad billah. Und deswegen sagten manche Salaf, manche uns vorausgegangen rechtschaffende Menschen, in Bezug auf keine Sache habe ich mir so viel Mühe gegeben, wie in Bezug auf Ikhlas, dass man eben den Gottesdienst nur für Allah subhanahu wa ta'ala alleine verrichtet. Und manche Leute denken, es ist einfach, es ist aber allerdings eine schwere, schwere Angelegenheit. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala es einem einfach macht, dann ist jede Angelegenheit einfach. Indem man einfach beabsichtigt, immer Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Und niemals das Wohlgefallen von jemand anderes. Und dass man es einem nicht stört, dass man gelobt wird oder kritisiert wird von den Menschen, weil die Menschen können einem niemals helfen. Und selbst wenn sie dann bei deinem eigenen Begräbnis, die Menschen zu deinem eigenen Janaza, eigenen Begräbnis kommen, dich zu begraben, werden sie dir auch nichts nutzen können. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يَتْبَعُ الْمَيِّتُ ثَلَاثَةً, das heißt, drei Sachen gehen dem Toten hinterher oder folgen dem Toten bis zu seinem Grab. Drei Sachen. فَيَرْجِعُ اثْنَتَانَ أو اثْنَانَ وَيَبْقَى وَاحِدٌ. Zwei von diesen drei kehren zurück und eines bleibt dort. Er sagte, يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ. Seine Familie, sein Vermögen und seine Taten folgen ihm. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. Dann kehrt seine Familie zurück und sein Vermögen. وَيَبْقَى عَمَلُهُ. Und seine Taten bleiben. Und deswegen auch, wenn man unterrichtet zum Beispiel, sollte der Lehrer, also wenn er besonders in der Religion unterrichtet, sollte der Lehrer nicht sich freuen, wenn die Menschen das annehmen, was er gesagt hat, weil er es gesagt hat. Sondern er sollte sich freuen, dass die Menschen es annehmen, weil es die Wahrheit ist. Und genauso umgekehrt, wenn sie eine Aussage eines Gelehrten nicht, wenn der Gelehrte merkt, dass die Leute nehmen seine Aussage nicht an, dann soll er nicht darüber traurig sein, dass sie seine Aussage nicht angenommen haben, sondern er soll darüber traurig sein, dass sie die Wahrheit nicht angenommen haben. Und das ist dann Ikhlas. Und das ist nicht einfach, sondern es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, denn die Menschen loben einen, die Menschen wollen einem helfen, wenn sie jemanden mögen und so weiter und so fort. Und das alles kann dazu führen, dass man an Ikhlas verliert. Deswegen der Gelehrte, Muhammad al-Mukhtar al-Shinqiti, hafizahullah, wurde einmal gefragt über, soll man den einem nach Wissen strebenden, also einem Schüler, der Scharia studiert oder so ähnliches, soll man ihm helfen und seine Sachen tragen und ihm immer so begleiten und seine Sachen für ihn tragen. Und dann sagt er, es ist besser nicht, gerade wenn er noch jung ist, damit nicht seine Absicht irgendwie verändert wird. Ja, wenn er älter ist, was anderes. Inshallah, die Älteren, die wissen besser Bescheid. Aber jemand, der noch neu ist, dem sollte man nicht zu sehr helfen, dass er nicht seinen Ikhlas verliert. Na, dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, einen anderen Hadith. Gegensatz dazu, bei Muslim ist über Jabir ibn Abdullah, Jabir ist einer der sieben Sahaba, die sehr viele Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben. Und er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah. Wer Allah antrifft, also am Tag der Auferstehung, und wir alle werden vor Allah stehen, wer Allah antrifft, während er keinen Schirk begeht, überhaupt keinen Schirk, er geht ins Paradies ein. Wer Allah antrifft und keinen Schirk begeht, wird ins Paradies eingehen. Und das muss aber nicht sein, dass er direkt nach dem Tod oder am Tag auf ins Paradies gehen darf. Es kann sein, er wird bestraft worden. Denn es gibt Muslime, die keinen Schirk begehen, aber Sünden begehen, für die sie zur Rechenschaft gezogen werden. Aber gemeint ist, wer keinen Schirk begeht, das heißt, er war Muslim, und dann wird er mit Sicherheit ins Paradies eingehen. Egal wann, aber er wird reinkommen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja gesagt, es wird nur eine muslimische Seele ins Paradies eingehen. Nur eine muslimische Seele wird ins Paradies eingehen. Gut. Die Aussage, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a, also wer Allah antrifft und überhaupt keinen Schirk begangen hat, beinhaltet jede Form von Schirk. Allgemein, wie gesagt, vergessen wir jetzt mal, dann tun wir mal so, als wäre es nur die große Form von Schirk gemeint. Selbst wenn man den besten aller Menschen anbetet und zu einem Scharik macht, zu einem Teilhaber macht mit Allah subhanahu wa ta'ala, und zwar den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, der geht in die Hölle. Selbst wenn man den besten aller Menschen zum Teilhaber Allahs macht. Und das gibt es, es gibt manche Menschen, sie wenden sich dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist seltsam. Warum verlassen sie Allah für ein Geschöpf? Auf jeden Fall, andere schwören beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist auch eine Katastrophe, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass wenn man schwört bei einem anderen außer Allah, dann hat man Schirk begangen. Und für den Gläubigen sollte sein Herz schon erschüttern, egal ob es große oder kleine Form von Schirk, egal. Ja? Aber er hat Schirk begangen, weil das Schwören ist ein Gottesdienst, den darfst du nur machen bei Allah. Und wenn du es bei jemand anderem machst als Allah, hast du ihn zum Teilhaber gemacht. Gut. Jetzt sagt der Gelehrte, es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Fuqaha. Und zwar, es gibt manche Menschen, wenn sie bei Allah schwören, die lügen oder sprechen die Wahrheit, wann sie wollen. Manchmal so, manchmal so. Aber wenn sie schwören bei irgendeiner Sache, die ihnen wertvoll ist, bei ihrer Fahne oder was weiß ich, irgendetwas, ja, bei ihrer Nationalität oder irgendwas, dann sagen sie immer die Wahrheit, weil das ist für sie wichtig. Sollte man als Richter diese Person schwören lassen, bei der Sache, die ihm wichtig ist, oder bei Allah? Das ist einer. Manche haben gesagt, man lässt ihn schwören bei der Sache, die ihm wichtig ist. Bei anderes außer Allah. Weil es geht darum, dass man sieht, dass er die Wahrheit spricht. Und andere haben gesagt, und das ist richtiger, man lässt ihn schwören bei Allah. Denn das andere ist einfach von Schirk, und wir werden ihm niemals dabei helfen, Schirk, Muschrik zu sein. Und wenn er gelogen hat, ist die Sache zwischen ihm und Allah, subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall, er muss bei Allah schwören. Wir machen nichts anderes. Wenn der Richter immer noch überzeugt ist, er lügt, Allah weiß nicht, was er dann macht. Gut. Frage. Wenn jemand Mushrik, astaghfirullah, wenn jemand Schirk begangen hat, bleibt er dann ewig in der Hölle? Was ist die Antwort? Ja. Okay, das ist eine gute Antwort. Fast richtig. Wenn er Taube macht, natürlich geht nicht in die Hölle, inshallah, aufgrund dieser Sache. Aber angenommen, hat keine Taube gemacht, geht er, wenn er Schirk gemacht hat, geht er in die Hölle ewig? Ein Mensch. Egal. Wie kein großer Muslim, großer Schirk machen. Das ist ja kein Muslim mehr. Also auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ganz einfach, was wir die ganze Zeit gesprochen haben, wenn jemand Schirk begangen hat, er kommt davon ab, groß oder kleine Form. Weil es ging ja davon, habe ich ja gefragt, vielleicht geht er ewig in die Hölle. Also kommt davon, hat er die große Form begangen oder die kleine Form begangen. Darum geht es, ja. Und die Texte im Koran und der Sunna weisen darauf hin, dass nur jemand, der die große Form von Schirk begangen hat, auch ewig in die Hölle geht. Gut. Jetzt ein paar Stichworte. Das Kapitel ist hier beendet und wir wollen ein paar Stichpunkte festhalten zu diesem Kapitel. Und das ist das Schöne an diesem Buch, dass der Autor immer am Ende seines Kapitels die wichtigsten Punkte festhält. Von dem gesamten Kapitel. Er sagte erstens, dass man vor Al-Khawf min al-Shirk, die Furcht vor Schirk, das ist der erste Punkt, den wir festhalten müssen, dass wir davor Angst haben müssen. Aufgrund der Aussage Allahs, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man etwas beigesellt, und er vergibt, was darunter ist, wem er will. Und aufgrund der Aussage von Ibrahim a.s. Und mache, dass ich und meine Kinder oder meine Nachkommenschaft den Götzen aus dem Weg gehen. Wenn sogar Ibrahim diesen Dua gemacht hat. Dann zweitens, dass Riya eine Form von Schirk ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, diejenige Sache, um die ich am meisten, oder Bezug auf die ich am meisten Angst habe, für die, Bezug auf die Muslime, ist der kleine Schirk. Und dann sagte er, dass es der Riya ist. Also wissen wir, Riya ist eine Form von Schirk. Drittens, dass es nicht nur eine Form von Schirk ist, sondern es ist eine Form des kleinen Schirk, der Riya. Denn das Wort der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es definiert. Viertens, dass die rechtschaffenen Menschen oder dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sogar Angst darum hat, oder Angst um die rechtschaffenen Menschen hat. Er hat Angst um die Sahaba oder Angst um alle anderen Menschen seiner Umma, dass sie Schirk begehen könnten. Warum? Weil, also er hat nicht nur Angst um die schwachen Muslime, sondern um alle. Die Guten auch. Warum? Weil Schirk oder Riya ist eine Sache, die befindet sich im Herzen. Es kann sein, dir fällt gar nicht mal auf. Es kann sein, dir fällt sie nicht einmal auf. Denn jeder Mensch mag gerne gelobt werden, natürlicherweise. Fünftens, wa alaikum salam. Fünftens, dass die Hölle und das Paradies sehr nahe sind. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer Allah antrifft und kein Schirk begeht, geht ins Paradies. Und wer Allah antrifft und Schirk begangen hat, geht in die Hölle. Also ist die Angelegenheit, entweder in die Hölle zu kommen oder ins Paradies, eine sehr knappe Angelegenheit. Sie hängt ab von einer kleinen Sache im Herzen. Subhanallah. Sechstens, dass der Autor hat gesagt, die Tatsache, dass in diesem Hadith die das Paradies und die Hölle zusammen erwähnt werden, aber ich weiß nicht, was der Sinn dieser Stichpunkt ist, und auch in der Erklärung hier von Sheikh Uthaymeen hat er auch nichts dazu gesagt. Siebtens, wer Allah antrifft und Allah etwas beigesellt hat, geht in die Hölle. Selbst wenn er zu denjenigen Menschen gehört, die am meisten Gottesdienste verrichten, am meisten Ibadah machen. Wenn es die große Form von Schirk war, bleibt er ewig in der Hölle. Wenn es die kleine Form von Schirk war, dann wird er dafür bestraft oder zur Rechenschaft gezogen und dann darf er inshallah ins Paradies gehen. Achtens, die gewaltige Angelegenheit, dass eben Ibrahim a.s. für sich und für seine Kinder oder seine Nachkommenschaft Allah da um Schutz gebeten hat vor Aschirk. Neuntens, der Autor sagt, dass die meisten Menschen in die Hölle gehen werden. Aber und dann hat er einen Vers angeführt, der nicht ganz übereinstimmt mit dem, was er gesagt hat. Und zwar, er sagte den Vers, Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. O mein Herr, sie haben, also diese Götzen, viele Menschen in die Irre geführt. Und er hat aber gesagt, die meisten. Und im Hadith heißt es viele. Deswegen, es gibt einen Unterschied zwischen viele. Viele heißt doch lange nicht, dass die meisten sind. Ja. Aber die meisten heißt ja mehr als die Hälfte. Wie dem auch sei. Zehntens, wir haben in diesen Hadithen die Erklärung erhalten von La ilaha illallah. In dem gesamten Kapitel haben wir vollständig inshallah kennengelernt, was die Bedeutung von La ilaha illallah ist. Und elftens und letztens, die Vorzüglichkeit desjenigen haben wir kennengelernt, der nicht mit Schirk behaftet ist. Und zwar, dass Allah über ihn gesagt hat, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, und er vergibt, was darunter liegt, unter dem großen Schirk, wem er will. لِمَنْ يَشَاء. Und das heißt, diese Person, die keinen großen Schirk begangen hat, hat Hoffnung darauf, dass Allah ihm vergibt. Und auch im Hadith haben wir es ja erwähnt, wer Allah antrifft und keinen Schirk begangen hat, dann Allah wird ihm, auch wenn er noch so viele Sünden hat, mit gleichermaßen vielen Vergebung, gleichermaßen viel an Menge an Vergebung entgegenkommen. Und auch die Vorzüglichkeit wird entnommen aus der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al-jannah, wer Allah antrifft am Tag der Auferstehung also und nichts Allah beigesellt hat, geht ins Paradies ein. Das sind die 11 Punkte, die der Autor festgehalten hat. Und beim nächsten Mal inshallah geht es weiter Kapitel über, dass man zur Shahada von La ilaha illallah aufruft. Dass man zu La ilaha illallah aufruft. Und das Kapitel ist sinnvoll, es nach diesem Kapitel, das wir gerade erwähnt haben, anzuführen, weil wir jetzt gerade kennengelernt haben, was La ilaha illallah bedeutet, in welcher Form von Schirk es gibt, ähnliches. Und jetzt geht es darum, dass man auch die Leute dazu aufruft, dieses Glaubenskenntnis anzunehmen, daran zu glauben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا